sinnlich hat uns die Intro-Dame gerade erklärt, wer oder was in der nächsten Stunde die Schallwelle übernimmt. Ampere feiert sein wöchentliches Comeback und liefert neben meiner eindringlichen Stimme wie gewohnt das Niceste, was elektronische Musik fernab vom Einheitspreso zu bieten hat. Als Podcast, Radioshow oder wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Während das Corona-Ding den Alltag und den Gemütszustand fest im Griff hat, entschleunigt sich so ziemlich jeder Bereich vom Leben. Alles wirkt ein bisschen wie on hold. Darum bietet Ampere in dieser Folge den Soundtrack für intime Glücksmomente im Sozialvakuum oder für die Karriere zum Seifi-Boss. Der 30. Stromstoß bietet also Elektronisches, das mit einer höchst ansteckenden Lichtfüßigkeit nach vorne geht. Manchmal ein bisschen nachdenklich, immer aber mit viel Good Vibes sowie Ampere-Zertifikat, um dich zurück in die warme Behaglichkeit von der Kuscheldecke zu bringen. Mach dir keine Sorgen, das kommt schon gut. Und falls das Zeug doch aus dem Ruder läuft, findest du natürlich alle Ampere-Shows bis zum Weltuntergang auf der Webseite von deinem Lieblingssender. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Momentane Favorites in die Show gestartet. Der Julio Bashman hat sich vor kurzem mit einem neuen Banger aus der Isolation zurückgemeldet. Auf dem Track Jubilee liefert er mit knusprigen Drums und bittersüßen Emotionen ordentliches Wegdriftmaterial für rauchverhangene Räume oder eine Exkursion durch die Nebelschwade vom Frühlingseinbruch. Wir steppen weiter in Tune Really Good vom Dort, wo, Fun Fact, der ehemalige Mitbewohner von James Blake ist. Früher hat es vom Engländer auch so Blake'sche Emo-Sessions gegeben, das hat er aber mittlerweile besser in den Griff gekriegt und macht jetzt subtile, fein gegliederte Tunes für den Dancefloor, wo sich irgendwo zwischen Strand und Afterparty bewegen. Na, na, na, na, na, na, na, na. während wir noch immer in einem smoothen Tagtraum festsitzen, kündigt sich bereits der nächste Track an, der dich zurück auf den flauschigen Berserteppich holt. Coming In ist der Track Wang East vom Lord Echo, der hauptberuflich als Mike Fabulous bei den Black Seeds mitmischt. Der Lord Echo zeigt auf dieser Scheibe, wie Liftmusik in gut tönt, wundervoll groovig und mit leicht schrägem Timing versprüht der kommende Track elends viel Coolness und ladet für ein paar Minuten zu einem kosmischen Headtrip, wo du dir am besten mit voll ausgestreckten Gliedmassen auf dem Boden von der Tatsache reinpfiffst. Keeps driving, but chance won't come to nothing. We're looking all the time, feels like no wind inside, but we've got time. Always someone making a way. It's more than music. Shut the session down. Drive that God of thunder. Crânienne, leur voûte céleste, magie extraterrestre, les ploucs s'élèvent. Alors comme ça, je suis un clown célèbre. Sa groove sévère, merde, mes frères bouffent les restes. Je brille d'or, quand le jour s'éveille, le zénith au bout de mes rêves, merde, je touche l'Everest. Ma sueur coule et couvre mes dettes. Si je m'écroule, c'est dead, test et mes couplets de vex. Doute réel, femme, pourquoi toutes ces règles? Goûte mes lèvres, efface toutes mes peines. Écoute mes textes, blême, on shoot les faibles. On coupe les têtes sous le joug des traîtres. La route est pleine de crew FN. Ma coupe est pleine, car c'est loup mes frais. Voix souterraine, plutôt trouble fait. Vas-y, cours forest, rencard sous la tour Eiffel. Il me faut de l'herbe pour cacher ma nudité. Il me faut de l'herbe pour cacher ma nudité. Il me faut de l'herbe pour cacher ma nudité. Il me faut de l'herbe pour cacher ma nudité. Je parcours l'univers, avec ou sans Pulitzer, je te regarde de haut, Gulliver. Somnifère, gourbite zèbre comme fumigène, vite. Il me faut de l'herbe pour cacher ma nudité. Je vois Lucifer en spot publicitaire. Pensée puritaine ou crime en toute impunité. En cage comme hurricane, on brade nos biens sur eBay. Vite, une civière, je meurs, je n'ai plus d'idée. On suit des bergers de merde. Chèvre, zombie, marche ou crève pour des futilités. On fuit nos rêves dans une ligne de C. Pour que les tueries cessent, je prêche l'unité. Französische Norden hat uns gerade einen intimen, sehr verletzlichen Herzenswärme erreicht. Der Track Adam von Corkbrain zusammen mit dem Starlion bringt uns mit zarten Vocals und einem zerbrechlichen Instrumental direkt in Happy Place. Dort, wo wir nicht alle 20 Minuten eine neue Push-Nachricht über einen Hustenanfall kriegen. Wir spielen jetzt zurück in die Alpennation. Dort zeigt der Berner D-Tron bereits seit Jahren, dass er, dank Fire Releases am Laufmeter, zu Recht einer der wohl wichtigsten Schweizer Elektronika-Exporte ist. Im 2018 hat er ein riesiges Jahr gehabt. Seit dort ist er der erste Hauptstädter, der das Privileg hatte, eine DJ Kicks Compilation zu releasen. Für das ein riesengroßes Big Up aus dem Ampere HQ. Auf dem folgenden Tune namens Choose Me lehnt Steve Spacek seine Signature Vocals, wo Motown und Low End Theory gleichermaßen hochleben lassen. Wunderbar schöne R&B auf einem gemütlichen Hausschaffel für intendiertes Abschweifen. volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Tú volverás a mí, yo quiero que tú sepas. Yo volveré a ti, yo entiendo que te quiero. Tú volverás a mí, yo quiero que tú sepas. Yo volveré a ti, yo entiendo que te quiero. Tú volverás a mí, yo sé lo que tú quieras. Yo volveré a ti, yo sepa lo que sepas. Tú volverás a mí, yo digo que yo viene. Yo volveré a ti, no sabemos dónde va. Tú volverás a mí, ya sabes que yo no. Yo volveré a ti, estoy aquí para. Tú volverás a mí, esperándote la lluvia. Yo volveré a ti, a ver qué va. Tú volverás a mí, tú sabes que yo voy. Yo volveré a ti, tú volverás a mí. Tú volverás a mí, yo volveré a ti. Yo volveré a ti, volverás a mí. Tú volverás a mí, tú volverás a mí. Yo volveré a ti, tú volverás a mí. Tú volverás a mí, tú volverás a mí. Yo volveré a ti, tú volverás a mí. Yo volveré a ti, tú volverás a mí. Yo volveré a ti, tú volverás a mí. Yo quiero que tú sepas. Yo volveré a ti, que yo entiendo que te quiero. Tú volverás a mí. Yo quiero que tú sepas. Yo volveré a ti, que yo entiendo que te quiero. Tú volverás a mí. Sé lo que tú quieras. Yo volveré a ti. Sepa lo que sepa. Tú volverás a mí. Yo digo que yo viene. Yo volveré a ti. No sabemos dónde va. Tú ya sabes que yo vengo. Por eso estoy aquí parado. Esperándote la lluvia. Die Rundreise liegt gerade hinter und vor uns. Von den Alpen sind wir in ein südamerikanisches Gebirgsmassiv übergesteppt, wo der Track «Volvé» von Tessa, feinsten Understep à la Nicola Cruz, auftischt hat. Wenn du die Laidback-Safari nochmal in ihrer ganzen Pracht nachvollziehen willst, findest du alle Tracks in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Während die leicht psychedelischen Vocals im Hintergrund ausfaden, zieht es uns weiter in den kalten Nordosten von der Ukraine, wo der Microhouse-Produzent Jan Sima bereits auf uns wartet. Wir haben vor ein paar Wochen bereits einen Tune von der Debütscheibe von Osteuropäer gespielt. Der verschlafene Track heisst «La Cappa» und eignet sich perfekt für einen Sonntagnachmittag, so um die 2 oder 3, nach einem exzessiven Oben im Ausgang, wo du deine Telefonnummer angeben musst. Nach einem kurzen Schwenker in Osten kehren wir mit einer guten Portion Swing zurück in die Heimat. Der Japaner Suichiro Masutomi zeigt auf dem Track Swing, wie man im Land von der aufgehenden Sonne Haus nach vorne bringt. Quirlig, beschäftigt und leicht nostalgisch dreht uns der Tune per Vibe Express auf den Mount Fuji. Warum also Schweiz, fragt man sich. Die Scheibe hat das Licht von der Welt auf dem Schweizer Label Morris Audio erblickt, wo in der Mitte der 2000er Jahre ziemlich on top vom internationalen Tech-House-Kuchen gesehen ist. Arigato gozaimasu, wir stellen den Kopf kurz auf Durchzug. Und dem Julio Bashmore feiern wir mit dem nächsten Tune das dritte Comeback in dieser Show. Die britischen Überboys Dusky haben es vor kurzem wieder mal gemacht und ein paar heisse Tanzflächenfäger veröffentlicht, die alles mit sich bringen, was klassische House so toll macht. Auf dem Track Fridge verleiten Dicky Bass, Roland Zins und Vibes extraordinär zum inflationären Gebrauch vom Tanzbein. Heisst also Pflichttermin beim Orthopäd deines Vertrauens. Ampère zeichnet sich nicht nur durch eine Fire Selection oder eine basslastige Stimme aus, sondern auch durch weirde Tempo-Switches, wie du sie vielleicht nicht überall hören würdest. Der Music Man Caliber ist ein immer gern gesehener Gast in deinem wöchentlichen Stromstoss. Auf dem nächsten Track geht er zusammen mit Manchester's Finest MC DRS in die Volle und bleibt dabei untouchable. Der DRS ist einer der ganz wenigen MCs, was von der Seitenlinie zum etablierten Act mit eigenen Alben geschafft hat. Auf This Ain't Love gibt es Ratatata-Flows und Jazzy Chords à Discretion für nimmersatte Bassarbeiterinnen mit Vitamin D-Mangel. Finger Workout kommen wir mit super entspannten Sounds aus dem schwedischen Wald wieder ein bisschen zur Ruhe. Coming In ist der Track Do the Right Thing vom Debütalbum von der Bella Boo namens Once Upon a Passion. Die Kollabo mit dem Studio Bahnhaus Labelboss Axel Bohmann tönt dank Schmine-Vibes mit ein bisschen Lo-Fi und einem absolut magischen Trompeteneinsatz nach bequemem Sofa, heißem Tee und Sonnenaufgang im Quarantänezimmer. wenn wir in dieser tumultartigen Zeit in Gedanken bei unseren südlichen Nachbarn sind, muss ich trotzdem kurz etwas loswerden. Ich hasse Panettone und stand dazu. Während die aktuelle Risikogruppe mit dem weihnachtlichen Mitbringsel früher nur gut gemeint hat, ist mein Gourmet-Gaumen von dem Weinberry-infizierten Kulinarik von Pan nachhaltig traumatisiert worden. Dass aber nicht alles wack ist, wie das Horrorgebäck heisst, beweist Francesco Panettone auf dem Track «Stella». Hinter dem Alias steht der Basler Hip-Hop-Produzent François Boulanger, der sich zur Abwechslung an Elektronischem ausprobiert. Der Track ist ein super süßer Cut vom Debütalbum Nebula, der letzten Frühling auf dem Basler Oro Negro Outlet rausgekommen ist. Pflichtkauf oder wie es so schön heisst, Ampere Certified. Neben Dead Jokes gibt es jetzt auch Dead House. Das hat Ampere HQ im Zug von der Recherche zum nächsten Tune erfahren. Das einzige Aushängeschild ist wohl der Reich aus Bristol, der seine Produktionen mit diesem Begriff in seiner Soundcloud-Bio beschreibt. Gefällt meinem Dad leider nicht so, mir aber umso mehr. Das ist der Reich mit dem Track «Gerados». man on the planet to know this. Because this is some of the secrets that this Illuminati possess, and that I think that every one of you has a right to know. This is Dabu 7. Im Doppelpack. Vorher hat uns der SBN6 auf dem Track Double 7 per Crunchy Breakbeats und Jungle Atmos ausschließlich royale Vibes auf dem Silbertablett serviert. Das Ding kommt straight aus Lausanne via im Label Don't Shoot Records. Kurz vorm Schluss gibt es keine Zeit zu verlieren. Wir steppen also direkt in den Song Stronger Than Me von einem weiteren Ausnahmetalent namens Sweely, der sich mit solchen Produktionen mittlerweile zurecht als Teil von der reichhaltigen Geschichte von französischer Hausmusik erzählen bevor wir euch zurück in die Paranoia entlassen, gibt es noch ein letztes Stückchen Horizonterweiterung. Coming In ist der Bell Towers Remix von Take a Step im Original von Nice Girl. Die Computermusik in bester 80s-Manier ist frisch vor 3 Wochen rausgekommen und erinnert, wie auch so manches aus der letzten Folge, an Kraftwerk und Italo-Disco, etwas, wo immer ein Softspot in meinem Herzen geniessen wird. Umarm deinen Homie, embrace das Brusthaar-Bouquet und lass dich von diesem super queeren Vibe mitrissen. By the way, vor kurzem haben wir ein neues Video-Special rund um den 80s Retro-Vibe gedroppt. Wenn du also mal ein Gesicht zur Stimme brauchst, findest du den Beitrag auf allen Socials von deinem Lieblingsportal. Noch ein paar Minuten bleiben uns, die verbringen wir aber in Isolation, denn ich verabschiede mich jetzt von der 30. Folge von Ampere und bewege mich zurück zu meinen Asseln im Keller, wo bereits fleissig in den Release-Kisten von vorgestern und übermorgen rumkamen. Big Ups sind dabei gewesen und keine Angst, wir schaffen das. Wir hören uns nächste Woche hier bei Ampere auf SRF Virus.